Ernährung. Nachdem 1993 die Berliner Tafel gegründet worden war, haben sich im Laufe der Jahre Tafelgründungen über ganz Deutschland verbreitet. Inzwischen gibt es solche Vereine in über 800 Städten. Sie verteilen Lebensmittel, die zwar noch einwandfrei sind, aber nicht mehr zum Verkauf angeboten werden dürfen, unentgeltlich an karitative Einrichtungen, unter anderem an Wärmestuben, Suppenküchen, Frauenhäuser, Beratungsstellen, Jugendhäuser. Begründet wurde die Notwendigkeit, in Berlin eine solche Einrichtung ins Leben zu rufen, mit den vielen hilfsbedürftigen Menschen dieser Stadt. Zu den Hilfsbedürftigen werden die Empfänger von Arbeitslosengeld II, Grundsicherung und Sozialhilfe gezählt. Mit anderen Worten alle, die von der staatlichen Absicherung des sozioökonomischen Existenzminimums leben. Die Aktivität der Tafeln wird von einer umfangreichen Berichterstattung im Fernsehen und in der Presse begleitet. Ihre Gründer und Förderer sind willkommene Gäste in Talkshows, Prominente und Politiker jeder Art zeigen sich gern bei den Essensausgaben. Manches Wort zum Sonntag und viele besorgte Pressekommentare verweisen auf die langen Schlangen von Kindern, die in den Suppenküchen nach Essen anstehen. Woher kommt diese mediale Faszination? Meine zugegeben etwas polemische Antwort lautet: Hier wird Armut im biblischen Sinne anschaulich. Dass es so etwas mitten in Deutschland gibt, lässt uns indigniert erschaudern. Wir denken an die Speisung der 5000 und an die Worte Jesu: Ich bin das Brot des Lebens. Alle Konnotationen unserer vergessenen christlichen Erziehung tauchen da wieder auf. Und außerdem wird unser Skandalbedürfnis gestillt. Die Armut in Deutschland ist so groß, dass man Suppenküchen braucht. Diese Geschichte ist einfach zu gut, um nicht wahr zu sein. Fast immer siegt die gute Geschichte über die sperrige Wahrheit. Die sperrige Wahrheit ist nämlich: Der Regelsatz der Sozialhilfe, der auch für Arbeitslosengeld II und Grundsicherung gilt, reicht aus, um sich abwechslungsreich, ausgewogen und gesund zu ernähren. Doch wer will das glauben angesichts der Schlangen an den Essensausgaben der Tafeln? Dabei sind die Fakten eindeutig. Man muss nur die tatsächlichen durchschnittlichen Ist-Ausgaben der deutschen Privathaushalte für Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren mit den Ansätzen der entsprechenden Abteilung im Regelsatz für Sozialhilfe vergleichen. Tabelle 4.3. Der deutsche Privathaushalt hat eine Durchschnittsgröße von 2,08 Personen, darunter 0,29 Kinder unter 15 Jahren. Der anteilige Regelsatz gemäß Regelsatzverordnung 2009 wurde für die Berechnung in Tabelle 4.3 entsprechend der durchschnittlichen Haushaltsgröße und dem durchschnittlichen Kinderanteil gewichtet. Daraus ergibt sich, dass ein Haushalt, der Grundsicherung, Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II bezieht, im Monat durchschnittlich 247 Euro für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren ausgeben kann, wenn er sich an der Verbrauchsstruktur des Regelsatzes orientiert. Das sind 86% der Ist-Ausgaben des durchschnittlichen deutschen Haushalts. In den Ist-Ausgaben des Durchschnittshaushalts sind 40 Euro für Tabakwaren und eine ähnliche Summe für den nur grob abzuschätzenden Verbrauch an alkoholischen Getränken und alkoholfreien Erfrischungsgetränken, Mineralwasser und ähnliches, enthalten. Allein in diesen beiden Positionen liegt ein Einsparpotenzial, das es jedem, der in einem auf Transfers angewiesenen Haushalt lebt, ermöglicht, sich exakt so zu ernähren, wie das bei einem durchschnittlichen Verdienst möglich ist. Wenn er will, sogar besser. Diese Rechnung hatte ich Anfang 2008 als Berliner Finanzsenator öffentlich gemacht. Berlin ist die Transferhauptstadt Deutschlands. Angesichts dieses bedauerlichen Umstands, der die Haushaltssituation und die Stimmung in der Stadt maßgeblich prägte und prägt, hielt und halte ich nichts von einer Mitleidsdiskussion, die 20% der Bevölkerung in die Armutsecke stellt und pauschal bedauert. Daraus konnte und kann nichts Produktives werden. Ich wandte mich dagegen, die Missstände bei einem Teil der Bevölkerung, Fehlernährung, Vernachlässigung der Kinder und anderes mehr, kausal mit der Einkommenssituation oder dem Anteil der Transferempfänger in Verbindung zu bringen und wollte darüber öffentlich diskutieren. Eine öffentliche Diskussion muss im Anschaulichen und Konkreten beginnen. und kann im Allgemeinen und Abstrakten enden. Es geht niemals umgekehrt. So fing ich beim Anschaulichsten an, der Ernährung. Weil es meine Gewohnheit ist, nicht nur auf Statistiken zu vertrauen, hatten meine Frau und ich uns für einige Tage im Rahmen des Regelsatzes der Sozialhilfe ernährt, was gar keine besonderen Anstrengung bedurfte. Dann bat ich eine Mitarbeiterin meiner Verwaltung, anhand von Testkäufen einen Speiseplan für 3 Tage zu erstellen. Dieser war sehr ausgewogen und abwechslungsreich und enthielt jeden Tag 4 Mahlzeiten. Einmal gab es allerdings Bratwurst. Und die Bratwurst war das Einzige, was fortan aus diesem Speiseplan zitiert wurde. Die Reaktion auf den Speiseplan war erschütternd. In einem Wort zum Sonntag musste ich als Beispiel für unchristliches Verhalten herhalten. Zahlreiche Sozialfunktionäre haben mich öffentlich beschimpft und geschmäht. Ich bekam hunderte hasserfüllter E-Mails von Hartz-IV-Empfängern, aber auch zahlreiche und zum Teil begeisterte Zuschriften von älteren Frauen und Ehepaaren, die mir mittels akribisch geführter Speisepläne zeigen wollten, dass ich recht hatte. Ein Ernährungsberater der Berliner Zeitung stellte fest, der Speiseplan sei eher reichlich und zudem etwas fleischlastig. Heiner Geißler behauptete dagegen in Zeitungskommentaren, bei diesem Speiseplan müsse man hungern. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, war in einer Talkshow des Rundfunks Berlin-Brandenburg derselben Ansicht. Meine Bemerkung, Untergewicht sei doch wohl nicht gerade das Problem von Hartz-IV-Empfängern, veranlasste den Moderator zu der Frage, ob ich meinte, Hartz-IV-Empfänger seien zu dick. In meiner eigenen Partei bekam ich große Schwierigkeiten. Meine Umfragewerte in Berlin gingen für einige Zeit in den Keller. Aber die anhaltende bundesweite Resonanz zeigt, dass ich offenbar einen Nerv getroffen hatte. Übrigens vertraute mir ein Kameramann nach einem der zahlreichen Fernsehinterviews zu diesem Thema an, er und seine Kollegen seien von der Redaktion angehalten worden, in den Wohnungen von Hartz-IV-Empfängern so zu filmen, dass man die umfangreiche elektronische Ausstattung nicht sehe. Nach allen Erhebungen verfügt der Empfänger von Arbeitslosengeld II, soweit er der Unterschicht angehört, nämlich über eine überdurchschnittliche Ausstattung an elektronischen Medien.